Kundgabe 1359. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.03.1940. Forderungen: Nachfolge Jesu, Sündenvergebung. Die Forderungen, die Gott nun an den Menschen stellt, sind heute die gleichen wie zur Zeit des Wandelns Jesu auf Erden. Es gab der Herr sein Blut hin für alle Sünder, und er nahm also auch die Sündenschuld aller auf sich. Es standen jedem Menschen die Gnaden des Erlösungswerkes zu, so er es als solches anerkannte. Und das Gleiche verlangt der Herr noch heut. Es muss die Göttlichkeit Jesu anerkannt werden und die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen, dass er alle Sündenschuld dieser getilgt hat mit seinem Blut. Die Gabe Gottes, die Tilgung der Sündenschuld, war ein unverdientes Geschenk, das nur die übergroße Liebe Gottes den Menschen bot. Doch es kann dieses Geschenk nimmermehr dem Menschen zugeteilt werden, der es bewusst ablehnt. Es muss der Mensch seine Unwürdigkeit erkennen. Er muss sich dessen bewusst sein, wie tief er durch seine Sünde gesunken ist und wie weit er sich von der ewigen Gottheit entfernt hat. Er muss in der Erkenntnis seiner Unwürdigkeit den Vater im Himmel um Erbarmen anflehen, ihm seine Unwürdigkeit gestehen und um des Erlösungswerkes willen, um der übergroßen Liebe Jesu willen, um Befreiung von seiner Sündenschuld bitten, im tiefsten Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser. So der Mensch ihm nun alle seine Sünden darstellt, so er klein und niedrig wird vor der erbarmenden Liebe Gottes, so er nun in tiefster Demut um Gnade fleht und sich und seine Sündenschuld dem ewigen Richter anheimstellt zum Urteilsspruch, wird der Herr Gnade für Recht ergehen lassen. Er wird um seines Sohnes willen alle Schuld tilgen und voll Erbarmen sich zu diesem Kinde neigen, das bewusst sich die Gnade des Erlösungswerkes erbeten und die Nachfolge Jesu anzutreten sich entschlossen hat. Denn wer um Jesu willen erlöst zu werden begehrt, wird auch bestrebt sein, seinen Lebenswandel zu gestalten nach dem Willen des Herrn. Er wird sich den göttlichen Erlöser zum Vorbild nehmen, er wird ihm nachzufolgen trachten, und es wird das Erlösungswerk für ihn nicht nur ein Akt einmaliger Sündenvergebung sein, sondern der Anlass zu einem völlig neuen Leben. Es wird alle Schuld von ihm genommen sein und mit ihr auch die Macht des Widersachers gebrochen werden, jemals großen Einfluss auszuüben auf einen solchen Menschen, der sich bewusst dem Herrn und Heiland zu eigen gab, indem er in den Kreis jener trat, für die der Herr sein Leben hingab. Amen.